الحرب وضد الجيش. No war, no army. No على الجرة, no على سيرتيتو. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savascha Hayes. Militarisme Hayes. Nie Wojna, nie Wojsko. Ni Wojna, ni Armia. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Antimilitaristischen Podcast 06, Ende Mai, Anfang Juni, befassen wir uns zuerst mit dem Bundeswehreinsatz in Mali. Hierzu ein Interview mit Christoph Marischka und anschließend mit der Militarisierung der kryptologischen Forschung und hierzu ein Interview mit Thomas Gruber. Das Mandat der Bundeswehr in Mali wurde in diesem Jahr stark erweitert und hier informiert uns Christoph Marischka genauer. Das Mandat der Bundeswehrbeteiligung in Mali wurde kräftig aufgestockt. Man muss dazu wissen, es gibt schon länger zwei, eigentlich drei Missionen der Bundeswehr, über die die Bundeswehr in Mali am Krieg beteiligt ist. Das ist einmal die EUTM-Mission, EUTM, Trainingsmission der Europäischen Union, wo Deutschland mit 300 bis 350 Kräften beteiligt ist, um eben junge malische Männer auszubilden am Gewehr, mittlerweile auch an Artillerie, die dann anschließend in den Norden verlegt werden, um dort sozusagen an der Seite Frankreichs und einer UN-mandatierten Mission MINUSMA, früher AFISMA, gegen den Terrorismus zu kämpfen. Und parallel zu der Mission beteiligt sich auch Deutschland schon länger an MINUSMA, zunächst insbesondere durch Luftbetankung und Transportflüge. Also die Masse der Soldaten von MINUSMA wird aus den afrikanischen Nachbarstaaten oder den Staaten der Region gestellt. Die werden dann eben von Deutschland abgeholt in Niger, Tschad, Burkina Faso und nach Mali geflogen, um dort eben zu kämpfen. Jetzt, und das ist die große Neuerung, wird sich aber Deutschland auch mit Bodentruppen dort im Norden beteiligen, in den umkämpften Gebieten, wo eben ganz viele unterschiedliche bewaffnete Gruppen sich bekämpfen, die malische Armee bekämpfen. Manche kämpfen auch in Koordination mit Frankreich gegen sogenannte Terroristen, aber zugleich die malische Armee. Und da bezieht die Bundeswehr jetzt mit mehreren hundert Bodentruppen das Camp Castor in Gao, einer der drei wichtigsten Städte im Norden Malis. Wie sieht da dieses Mandat jetzt eigentlich genau aus? Es gibt also Kampftruppen neuerdings und eben halt diese Ausbildungsmission und die Lufttransporte. Ja, es gibt daneben noch eine dritte Mission, die heißt EUCAP, also EU Capacity Building. Die betrifft dann den Aufbau von Gendarmerie, also militarisierte Polizeikräfte, die einerseits sozusagen im den Süden sichern sollen, aber vor allem auch auf die Verhinderung illegalisierter Migration abzielen. Das Mandat dieser Bodentruppen im Norden, die sind wie gesagt unter einem UN-Mandat im Einsatz, das sozusagen sehr umfassend ist, katastrophal umfassend, das umfassendste UN-Mandat, das ich bis jetzt gelesen habe. Es sieht die Bekämpfung terroristischer Gruppen vor, zugleich Friedensverhandlungen und Vermittlungen zwischen den verschiedenen Gruppen. Es ist so, wenn sich da eine Gruppe von den als terroristisch definierten lossagt, dann kann die sozusagen auch wieder als Verbündete aufgenommen werden. Das sind aber dann schnell wechselnde Koalitionen, bis hin letzten Endes zu einem Staatsaufbau in Mali etc. pp. Es ist also ein sehr weites und letzten Endes undefiniertes Mandat. Was jetzt konkret der deutsche Beitrag ist, das sind Aufklärungskompanien, die bis jetzt noch im Feldlager üben, vor allem mit Drohnen ausgestattet sind, also ganz kleinen Drohnen des Typs Mikado, Mikroaufklärungsdrohne für den Ortsbereich, die Luna-Drohne, die dann schon mehrere Stunden in der Luft bleiben kann und einen Radius von etwa 80 Kilometer überwachen kann. Und zukünftig sollen da auch die Heron-1-Drohnen stationiert werden. Und diese Aufklärungstrupps werden dann sozusagen ins Gelände geschickt, sollen die Sicherheit von Straßen etc. überwachen und dann eben auch dafür sorgen, dass französische oder eben afrikanische Truppen dort ins Gefecht geschickt werden, wenn Feinde identifiziert werden. Zur Unterstützung dieser Aufklärungstruppen gibt es noch Sicherheitstruppen, das sind glaube ich 40 Mann, vielleicht sind auch Frauen dabei, ich glaube eher nicht, die dann, wenn diese Aufklärungstruppen in Gefechte verwickelt werden, schnell ausrücken sollen, um die zu unterstützen. Und weitere etwa 100 Kräfte sind sozusagen dauerhaft für den Schutz dieses Feldlagers Camp Castor vorgesehen, weil tatsächlich die Lage da im Norden Mali so unsicher ist, dass diese Camps der MINUSMA-Mission auch schon mehrfach angegriffen wurden. Einerseits sind es Bodentruppen, dann Aufklärungskompanie und diese Luftbetankung. Wie viele Bundeswehrsoldaten sind denn dann insgesamt in Mali dann aktiv? Also das Mandat sozusagen für die Unterstützung von MINUSMA, was eben die Bodentruppen im Kampfgebiet, im umkämpften Gebiet umfasst, das sind 650 oder 680. Bei dieser Trainingsmission, die eher im Süden stattfindet, aber zukünftig auch auf den Norden ausgeweitet werden soll, die unter deutscher Führung im Moment steht, sind es 300 bis 350 Kräfte. Und dazu gibt es noch diese Gendarmerie-Ausbildungsmission, wo dann eher deutsche Polizeikräfte dran beteiligt sind. Aber sozusagen das rein militärische Mandat umfasst schon knapp 1000 Soldaten. Und das ist durchaus bemerkenswert, wenn man sich an die Frühzeit sozusagen der Afghanistan-Intervention anschaut, wo Deutschland sich zunächst auch nur mit ganz wenigen 100 Soldaten beteiligt hat. Es ist auch so, dass jetzt für die Unterstützungsmission MINUSMA ausgegeben wurde, dass da nur gepanzerte Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Das hat in Afghanistan viele, viele Jahre gedauert, dass da nur mit gepanzerten Fahrzeugen rausgefahren wird. In Mali werden jetzt von Anfang an 80 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Fennec und Dingo eingesetzt. Also wir haben in Mali im Grunde jetzt schon einen robusteren, massiveren Einsatz als nach vielen Jahren Afghanistan-Intervention. Das lässt sich vielleicht so von Umfang und Bewaffnung eher so mit dem Jahr 2007, 2008 in Afghanistan vergleichen. Und wie gesagt, sollen jetzt auch noch die Drohnen vom Typ Heron 1, die bislang in Afghanistan stationiert sind und dort eingesetzt werden, sollen bis Ende des Jahres nach Mali verlegt werden. Also dieses technische Gerät, was dort jetzt vorhanden ist, das hört sich ja alles recht umfangreich an. Also einerseits sind es drei Drohnentypen, dann Transportflieger und Luftbetankung. Ja, die Mission zu der Transportfliegen und Luftbetankung, die ist mehr oder weniger beendet. Das ist mehr oder weniger ausgesetzt. Das war in der Anfangsphase von AFISMA der deutsche Beitrag. Was wir noch haben, ist Personal im Stabsdienst in Bamako, wo die Mission geleitet wird, Sanitätsdienst, militärisches Nachrichtenwesen, und solche Sachen. Also abgesehen jetzt von den reinen Bodentruppen, die da im Norden stationiert werden. Die Flüge, die sind vom Senegal damals ausgeflogen worden, von Dakar. Da hat sich Deutschland sozusagen eine eigene kleine Luftwaffenbasis aufgebaut, von der aus sie da eben zunächst den Krieg im Mali, der letzten Endes auch die Nachbarstaaten umfasst, insbesondere den Niger, unterstützt hat. Die gleiche Luftwaffenbasis hat sie dann im Anschluss für den Einsatz zur Ebola-Bekämpfung in Westafrika genutzt. Und im Moment ist meines Wissens nach, sind diese Luftbetankung und Transportflüge, werden die manchmal noch von Bamako aus gestartet, aber da ist kein dauerhaftes, nennenswertes Kontingent vorhanden. Ist das normal, dass das so breites, unterschiedliches Mandat da vorhanden ist bei so Auslandseinsätzen oder ist das was Besonderes in Mali? Das haben wir durchaus häufiger. Also wenn man sich zum Beispiel Somalia sozusagen an der Ostküste Afrikas anschaut, da hat man auch eine Kapazitätsaufbaumission, vor allem für Marine und Küstenwache. Da haben wir ja nach wie vor die Marinemission Atalanta vor den Küsten Somalias und in Somalia selber eine EU-Training-Mission, also ähnlich wie in Mali, da werden junge Männer rekrutiert, kurz ausgebildet, dann in den Bürgerkrieg geschickt und zudem noch verschiedene Finanztöpfe, aus denen dann sozusagen internationale Truppen der Afrikanischen Union finanziert werden, um sozusagen an vorderster Front im Bürgerkrieg zu kämpfen. Das ist relativ normal. Was eher spektakulär ist, ist die Geschwindigkeit, in der das in Mali passiert. Also der Einsatz findet letzten Endes, dieser Konflikt mit internationaler Beteiligung findet seit 2011 statt. Und dass das jetzt schon in so eine Vielfalt von Missionen sich aufgliedert, das ist recht schnell und vor allem, dass sich Deutschland da an den verschiedensten und eben auch an der robustesten Mission beteiligt. Was in Mali noch dazu kommt, ist, dass das französische Kontingent, was letzten Endes führend ist bei dem AFISMA, also dem UN-mandatierten Einsatz, unter einem eigenen Einsatz dort aktiv ist, der heißt Barkhane, und der umfasst neben Mali auch Mauretanien, Burkina Faso, Niger und den Tschad. Und das Ziel dieses Einsatzes ist die Terrorbekämpfung. Das heißt, wenn Frankreich in Mali aktiv ist, ist es unter einem UN-Mandat aktiv. Da wird aufs Engste mit Deutschland kooperiert. Zugleich fasst Frankreich diesen Einsatz, aber im Grunde im Zusammenhang eines grenzüberschreitenden Kriegs gegen den Terror in dieser gesamten Sahelregion auf. Im zweiten Teil des Interviews zum Bundeswehreinsatz in Mali geht es um die Geschichte des Konfliktes. Ist es nicht nur die BRD dort aktiv, sondern auch Frankreich? Sind da noch weitere Truppen vorhanden? Ja, wie gesagt, sehr große Kontingente aus dem Tschad, dem Niger, auch aus Nigeria. Insgesamt sind das mindestens 11.000 Soldaten, die im Rahmen der MINUSMA im Einsatz sind. Von europäischer Seite waren zuvor die Niederländer aktiv, bleiben es auch, aber Deutschland übernimmt jetzt im Grunde die Aufgaben, die zuvor die Niederländer erfüllt haben, allerdings in einem sich stark verschärfenden Sicherheitsumfeld. Also die Zahl der Sicherheitsvorfälle nimmt gerade weiter zu. Journalisten oder Zivilisten ohne Militärbegleitung können da in Timbuktu und Gao sich eigentlich gar nicht mehr bewegen, also so internationale UN-Vertreter etc., auch Journalisten. Ich habe gesagt, es kommt zu Angriffen auf die Camps und mittlerweile ist es auch so, dass sich in Zentralmali, also zwischen dem als relativ sicher eingestuften Süden und dem umkämpften Norden, jetzt auch noch eine bewaffnete Widerstandsgruppe gegründet hat und damit letzten Endes auch die Nachschubwege schwieriger werden, aber sich vor allem auch die militärische Lage noch mal komplexer wird. Wenn man jetzt vom einigermaßen sicheren Süden spricht, dann muss man da aber durchaus auch in Betracht ziehen, dass ich glaube im März ja einen Anschlag auf ein Hotel stattfand, wo viele internationale Diplomaten und Beraterinnen etc. untergebracht waren, wo über 20 Leute dabei umkamen und auch diese EU Training Mission, die nahe der Hauptstadt untergebracht ist, auch deren Hauptquartier wurde im April erst angegriffen, wobei es auch zu einem Toten kam, allerdings wohl auf Seiten der Angreifer. Die Informationspolitik der EU und der Bundeswehr ist da sehr zurückhaltend. Also ich glaube, seit 2013 gibt es dort diesen Konflikt oder 2012 und es hört sich ja nach einer sehr großen Eskalation an, ne? Ja, eine massive Eskalation. Der Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden Malis ist ja schon Jahrzehnte alt. Der Norden beharrt auf einer gewissen Autonomie und Unabhängigkeit und vor allem auch auf offenen Grenzen, da die Leute das für ihr Einkommensmodell brauchen. Der Süden hat immer mal wieder versucht, die Kontrolle des Zentralstaats auf den Norden verstärkt auszudehnen. Ab 2008, 2009, auch mit starker finanzieller Unterstützung der Europäischen Union. Die EU hat da auch schon so Fact-Finding-Missions hingeschickt für Missionen zum Aufbau von Militär, Gendarmerie und Polizei, hat zur Grenzsicherung Projekte finanziert. Das hat einerseits die Aufstandsbestrebungen da im Norden Malis angefeuert. Auslöser war aber letzten Endes der Libyen-Krieg, wo ja wirklich Frankreich zum Beispiel Waffen an Fallschirmen über Libyen ausgeschüttet hat und unglaublich viel Waffen ins Land kam, wo sich danach eben dann Tuaregs, die zwischenzeitlich in Libyen gelebt haben, dann sozusagen zur Jahreswende, also Ende 2011, Anfang 2012, durch den Niger in Konvois aufgemacht haben, in den Norden Malis, dort die MNLA, das Mouvement National pour la Libération der Azawad, also des Norden Malis, ausgerufen haben. Die zwischenzeitlich dort stationierten Soldaten aus dem Süden teilweise auch massakriert haben. Daraufhin gab es einen Putsch in der Hauptstadt durch Soldaten. Ist die Lage weiter destabilisiert. Dann hat im Norden des Landes haben diese Tuareg-Milizen aus Libyen die Unabhängigkeit erklärt, woraufhin sich da in den Städten wiederum islamistische Gruppen breit gemacht haben in diesem ganzen Durcheinander. Aber das ist ein sehr alter Konflikt zwischen dem Süden und dem Norden, der aber unter anderem durch EU-Programme und durch eine Fokussierung der EU-Sicherheitspolitik auf die Sahelregion weiter militarisiert wurde und dann eben durch den Libyen-Krieg oder in der Folge des Libyen-Krieges nochmal mit Waffen aufgepumpt wurde und in einen Sezessions- bzw. Bürgerkrieg ausgewachsen ist. Ja, das ist ganz kurz die Konfliktgeschichte. Und da versucht also nun die Bundeswehr, ja was eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir hatten ja vorhin schon das recht komplizierte UN-Mandat. Ich bemühe immer wieder den Vergleich zu Afghanistan. Ich glaube auch, es ist nach Afghanistan der nächste wirklich gefährliche Kampfeinsatz in Mali. Schockierend auch, wie wenig darüber diskutiert wird in der Öffentlichkeit. In Afghanistan war das Mandat ja noch relativ klar, der zuvor auf dem Bonner Petersberg eingesetzten Regierung, sozusagen zunächst in Kabul und später auch in den Provinzen, sozusagen die Hoheit zu geben. In Mali ist das Ziel noch deutlich vager und komplizierter formuliert, also es muss erst sozusagen noch einen Friedensschluss zwischen verschiedenen Gruppen, dann eine neue Ordnung in Mali, also auch eine Machtverteilung zwischen Norden und Süden gefunden werden und die dann militärisch abgesichert werden, aber nicht nur, sondern auch diese Verhandlungen, die ganze politische Lösung in Anführungsstrichen soll sozusagen im Kontext eines Krieg gegen den Terror herbeigeführt werden. Das ist schon nochmal qualitativ was anderes als sozusagen einer bestehenden Regierung gegen eindeutig als feindlich definierte Kräfte in der Fläche die Machtdurchsetzung zu ermöglichen, was ja in Afghanistan auch gescheitert ist. In Mali wird jetzt schon gekämpft quasi darum, wer an den Verhandlungen überhaupt teilnehmen darf, um später eine Ordnung zu stabilisieren, die jetzt noch gar nicht feststeht. Ja, und wahrscheinlich können dann diejenigen an diesen Verhandlungen teilnehmen, die viele Waffen haben. Ja. Was dann also dazu führt, dass alle, die beteiligt sein wollen, an der Machtaufteilung Waffen haben müssen. Ja, also ein ziviler politischer Prozess, der in Mali gerade auch nach diesem Putsch im Süden zwischenzeitlich angelaufen war, ist jetzt völlig gestoppt und blockiert und diese Kräfte sind marginalisiert. Das ist auch alles keine innenpolitische, sondern die Frage, Diskussion mehr, sondern eben ein Stellvertreterkrieg, wo dann auch verschiedene andere Nachbarstaaten und Regionalmächte über ihre Teilnahme im Krieg gegen den Terror auf der einen oder anderen Seite oder vielleicht auch auf beiden, also womöglich wird da Algerien eine ähnliche Rolle wie Pakistan in Afghanistan spielen. Algerien hat über einen komplexen Geheimdienstapparat Verbindung zu dschihadistischen Gruppen, die da in Mali auch bekämpft werden sollen. Ja, aber so ein ziviler politischer Prozess ist da gerade gar nicht vorhanden. Und kommt ja offensichtlich auch nicht vor, weil das, was am nächsten am Zivilen dran ist, was gerade die Bundesregierung macht, scheint ja Gendarmerie auszubilden zu sein. Und das kann ja nun wirklich auch nicht als irgendwas, wo, zivile Akteure wie NGOs oder sonst wer gefördert werden könnten sein, ne? Gut, mittlerweile werden im Kontext dieses Kapazitätsaufbaus und der Militäreinsätze ja auch immer sogenannte zivile Organisationen irgendwie gefördert, aber das heißt ja letzten Endes auch in die Kriegsführung eingebunden. Also das, was die Bundeswehr da macht, ist genau das Gegenteil von Frieden schaffen. Ja, auf jeden Fall, und das hat auch schon Geschichte. Also die Bundeswehr ist schon seit weit über 10 Jahren in Mali aktiv mit Beratergruppen, die unterstützen dort Pioniereinheiten und bilden die aus und haben ganz vielen malischen Soldaten Aus- und Fortbildung in Deutschland angeboten. Schwerpunkt war da immer das Pionierwesen und insbesondere also der Brückenbau oder die Überwindung von Brücken und Boote. Und wenn man sich Mali als Binnenland anguckt, sieht man sehr schnell, dass das für die überwiegend im Süden stationierte malische Armee vor allem für einen Einmarsch in den Norden sozusagen taugt. Was anderes, was später rauskam, ist, dass die Bundeswehr sich auch seit 2005 teilweise mit dem Kommando Spezialkräfte, also diesen im Geheimen operierenden Spezialeinheiten in Mali an Ausbildungseinsätzen beteiligt hat, gemeinsam mit der US-Armee, und als das dann rauskam durch einen Gerichtsprozess wegen Unterschlagung, sonst wäre das nie öffentlich geworden, haben dann Parlamentarier gefragt, wer wurde denn da ausgebildet, und dann war die Antwort verschiedene bewaffnete Gruppen aus verschiedenen westafrikanischen Staaten. Das läuft also auch seit mindestens 2005. Also diese ganze Militarisierung der Region Da wurde der Grundstein eben schon viel früher gelegt. Und dieses ist natürlich ausgesprochen ärgerlich, weil ja eigentlich Mali so ein Land war, wo in den 90er Jahren der Diktator gestürzt wurde und dann eine zivile Regierung an die Macht gekommen ist. Und das ist ja total weg inzwischen, also auch bei der dortigen Bevölkerung, ne? Ja, inwiefern immer diese Hoffnungsländer da ihrem positiven Ruf gerecht werden, möchte ich jetzt nicht so eins zu eins übernehmen. Fakt ist aber, dass auf jeden Fall durch diesen Krieg gegen den Terror in der ganzen Region und auch durch die Regime Change 2011 in Libyen und in der Côte d'Ivoire, den Südsudan sollte man fast noch dazu nehmen, da so eine Internationalisierung der Politik stattgefunden hat, dass die Regierungen tatsächlich eigentlich nicht mehr von der Bevölkerung bestimmt werden, sondern im Kontext dieser militärischen Interventionen und Putsche und Gegenputsche jeweils mit internationaler Unterstützung eingesetzt und abgesichert oder halt auch wieder abgesetzt werden, was dann natürlich eine Einladung an alle beteiligten Regierungschefs ist, als Partner in der Bekämpfung des Terrorismus den NATO-Staaten anzudienen und im gleichen Zuge im Grunde die Opposition zu unterdrücken und jetzt dann auch leicht die als terroristisch sozusagen zu brandmarken. Also so von dem niedrigen Niveau ausgehend haben sich die demokratischen Verhältnisse in der Region im Zuge der Militarisierung schon drastisch verschlechtert und jetzt im Kontext des Kriegs gegen den Terror im Grunde ist da von Demokratie oder demokratischer Bewegung oder so kaum noch zu sprechen. Was sollte die Bundeswehr jetzt da eigentlich machen? Abziehen. Also du meinst, die einzige Perspektive ist, die Bundeswehr beendet diese gerade frisch ausgeweiteten Einsätze dort. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und was sollte die Bundesregierung stattdessen machen? Also Bundeswehr abziehen und dann? Ja, auch alle Programme da zur Polizei- und Militärhilfe einstellen und stattdessen demokratische Prozesse befördern. Also was zum Beispiel ganz sichtbar ist in der Region, ist, dass die Bildungshaushalte, auch diejenige zur Ernährungssicherheit etc. drastisch gekürzt werden und alle Staaten in ihren Militär- und Polizeiapparat investieren, in den jetzt eben auch international investiert wird. Stattdessen müsste man halt Programme auffahren, die nicht die Polizei ausbilden, sondern die Ernährungssicherheit, die kommunale soziale Dienstleistungen etc. unterstützen und vielleicht auch einen demokratischen Prozess von unten. Aber das entspricht eben nicht der westlichen Agenda, die da langfristig von Rohstoffen, Energie etc. abhängig ist und sich auch immer mehr abhängig macht. Die will da, die kann da nichts mit Demokratie anfangen. Also insofern erwarte ich mir von der Bundesregierung keine Programme, die auf Demokratisierung in der Region abzielen. Das wäre ja eine unmittelbare Bedrohung. Sagen wir mal, wenn im Niger jetzt eine demokratisch gewählte Regierung zu dem Schluss kommt, dass unter dem dortigen Uranabbau die Bevölkerung und die Umwelt leiden und dass das eine Bedrohung ist und dass der deswegen gestoppt werden muss, dann gehen in Frankreich halt die Lichter aus. Also im Endeffekt, es braucht nicht nur ein Regime Change in Mali, sondern eigentlich brauchst du ihn auch hier, ne? Ja, auf jeden Fall in Europa. Bundeswehreinsatz in Mali kommen wir nun zur kryptologischen Forschung und einem Interview mit Thomas Gruber hierzu. Musik. Wir wollen uns jetzt befassen mit der kryptologischen Forschung. Und diese wird sehr viel von Militär dominiert, könnte man so sagen. Und inwieweit betrifft uns das eigentlich als normale Computer-User? Also es ist so, wie in jeder Anwendung von universitärer oder theoretischer Forschung, wir sind sehr stark abhängig von kryptologischen Forschungsergebnissen, wenn es um Verschlüsselungsalgorithmen oder in dem Fall dann eben um sichere Kommunikation geht. Das können einfach Privatpersonen sein, das kann sich aber eben auch bis in den aktivistischen Sektor ziehen, wo verschlüsselte Kommunikation aufgrund erhöhter Überwachung immer nötiger wird. Und bei Verschlüsselungsalgorithmen ist es eben so, dass wirklich sichere und gangbare Algorithmen einen sehr, sehr tiefgehenden theoretischen Background haben, der eigentlich fast nur aus einem Forschungskontext stammen kann. Das heißt, wird der geheimdienstlich oder militärisch dominiert oder kompromittiert, dann ist auch unser privat genutztes Verschlüsselungssystem dementsprechend unsicher. Also das heißt, bei dieser militärischen Forschung kann sich eine Unehrlichkeit einschleichen und dadurch gibt es Hintertüren oder wie ist das dann in der Konsequenz zu verstehen? Genau. Erstmal ist es wahrscheinlich schwierig, militärische Interessen von sonstigen staatlichen, geopolitischen und geheimdienstlichen Interessen zu trennen. Aber ja, in den prominentesten Fällen, in denen zum Beispiel die NSA, also der amerikanische Geheimdienst, Einfluss auf die kryptologische Forschung nimmt, ist es genau das, dass die NSA Unternehmen oder ForscherInnen bezahlt, die ihnen absichtliche Hintertüren in neue kryptologische Standards bauen, wodurch dann faktisch Verschlüsselungssysteme unsicher werden. Das ist wohl die große Gefahr einer Militarisierung der kryptologischen Forschungslandschaft. Die NSA ist da jetzt einfach ein gutes Beispiel, weil sie sowohl militärische Interessen als auch Interessen einer wirtschaftlichen und politischen Vormachtstellung der Nation, in dem Fall eben den USA, vertritt, unterscheidet sich da aber nicht sonderlich in den Zielrichtungen des BND oder anderen nationalen Geheimdiensten. Irgendwie hört sich das jetzt so mit der NSA so an, ja, das sind irgendwie, klar, die USA und die speichern eben irgendwie alles, was es weltweit gibt. Aber was hat das mit uns hier erstmal zu tun? Also wie beeinflusst uns das denn hier? Zum einen, wenn wir Datenspeicherung, ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anderes Thema als eine unsichere verschlüsselte Kommunikation, aber zum einen gibt es, wenn wir auf den deutschen Kontext gehen, einen sehr, sehr engen Austausch zwischen BND und NSA. Das heißt, hier werden auch Überwachungsdaten weitergereicht in beide Richtungen, also sowohl von BND-Seite an die NSA als auch von der NSA an den BND. Zum anderen müssen wir uns vorstellen, dass die kryptologische Forschung auch sehr US-zentriert ist. Das heißt, nimmt die NSA Einfluss auf ein kryptologisches System, ein bestehendes, dann wird es auch nach Deutschland gelangen, quasi zwangsweise. Es gibt nicht sehr viele Alternativen. Geht durch eine US-Normierungsbehörde, die heißt NIST in der Abkürzung, und die gibt dann vermeintlich sichere Standards heraus. Im Jahr 2013 wurde zum Beispiel bekannt, dass ein unsicherer Standard, der mit einer NSA-Hintertür versehen war, damit herausgegeben wurde und der geht quasi um die ganze Welt alternativlos. In den USA ist es so, dass also die kryptologische Forschung militärisch unterwandert oder gesteuert ist? Ich würde es vielleicht so sagen, dass die kryptologische Forschung einfach schon historisch sowohl in den USA als auch in Deutschland als auch international schon immer eng mit dem Militär verbunden ist oder mehr oder weniger eigentlich auch ein Kind des Krieges ist. Damit war keine Notwendigkeit da, das Ganze zu unterwandern, sondern damit war diese Verbindung schon immer da. Das heißt, kryptologische Forschung hat sich immer an militärischen Fragestellungen orientiert, war immer quasi Auftragsforschung und ja, also damit ergibt sich die Problematik des Unterwandernmüssens für das Militär eigentlich nicht. Okay. Diese kryptologische Forschung kommt aus dem Militär und wird normal in der Gesellschaft jetzt als zum Verschlüsseln benutzt. Wie verändert das denn oder beeinflusst das denn dann unsere Gesellschaft? Zum einen vertrauen wir unheimlich auf unsere zivilen Kommunikationswege und auf die Sicherheit derer. Und wie vorhin auch schon angesprochen, gerade in dem politischen Kontext und bei politischen Kleingruppen ist Sicherheit unserer übermittelten Daten was unglaublich Wichtiges. Und dadurch, dass solche Hintertüren oder vom Militär entwickelte Angriffsschemata bei Geheimdiensten liegen oder die denen bekannt sind, die auch staatlich und polizeilich agieren, ist da die Möglichkeit zu einem irre umfassenden Zugriff auf unsere privaten Daten möglich und damit eine sehr große Gefahr eigentlich. Das ist einfach damit dann auch ein Problem dieser ganzen institutionalisierten Forschung. Also Forschung, die an Universitäten oft als Auftragsforschung für Geheimdienste und Militär durchgeführt wird, muss einfach in ihrer Sicherheit in Frage gestellt werden und in ihrer Tauglichkeit für zivilgesellschaftliche Anwendung. Gibt es da irgendeine Form von Ausweg? Ich denke mal, den sichersten Ausweg und auch eine relativ aktive Bewegung ist eben der Versuch, das Ganze nicht institutionell, sondern in sogenannten Open-Source-Kollektiven zu entwickeln, in denen einfach der Quellcode von Programmen einsehbar ist und im Fall eines Verschlüsselungsprogramms einwandfrei nachvollzogen werden kann, dass der ohne absichtliche Hintertüren entwickelt ist und wirklich sicher und integer verschlüsselt. Und dieser Ausweg wird auch immer deutlicher und immer offener, immer größerem Maßstab wahrgenommen. Ist schon eine große Chance eigentlich dann. Wir sind ja dann auf Spezialisten angewiesen, oder? Die diese Open-Source-Sachen machen, oder? Genau. Also es können in sehr kleinen Teilen spezialisierte Menschen sein, die an sehr kleinen Teilen von Programmen arbeiten. Und dann muss das Programm eben nochmal besehen und bewertet werden von einer größeren Masse von NutzerInnen. Review oder einfach so ein Crowd-Review ist eigentlich unabdingbar. Und solange da keine große Basis dahinter steht, was sie zum Glück tut im Falle dieser Open-Source-Software, ist es nicht möglich. Aber die wird eigentlich sehr zuverlässig durchgesehen und Fehler dann auch erkannt, sehr schnell. Und man sollte sich wirklich wohl am ehesten daran halten, wenn politisch kritische Inhalte verschlüsselt werden sollen. Ich denke, da gibt es schon eine größere jetzt durch diese ganze NSA Skandalgeschichte und dass diese Kryptographie ist nicht sicher und jene hat eine Hintertür, eine große Verunsicherung. Wie kann dem entgegengegangen werden oder entgegengetreten werden, dieser Verunsicherung auch einfach, dass dann so ein Gefühl ist wie, ja, es macht sowieso alles keinen Sinn, so ein bisschen. Ich denke mal, vor allem müssen Menschen darauf hingewiesen werden, dass sichere Verschlüsselung möglich und auch nötig ist, weil ich glaube, dass es bei vielen Menschen auch überhaupt nicht auf dem Schirm ist, dass private Kommunikation verschlüsselt werden sollte. Und dann sollte, und das wird auch gemacht, auf Konferenzen und mit öffentlicher Werbung auch von diesen Open-Source-Kollektiven eben gleich eine Alternative zu der alteingesessenen universitären und eben auch militärisch geprägten Forschung geboten werden. So das Sinnvollste. Da denkt ein Mensch an, was weiß ich nicht, an Linux oder Chaos Computer Club oder welche Richtung geht das dann? Genau, also es ist schon mal sinnvoll, sich mit auch mit einem quelloffenen Betriebssystem und ähnlichen Programmen einzudecken, aber wenn man etwas niedrigschwelliger arbeiten will, dann reicht es schon, sich eine E-Mail-Verschlüsselung einzurichten oder sich im Tor-Netzwerk einfach einen portablen Browser runterzuladen, wo man dann verschlüsselt und anonym surfen kann. Die Angebote werden immer niedrigschwelliger und angenehmer für die EndnutzerInnen. Es war auch nicht immer so. Also dieses abschreckende Linux ist inzwischen auch schon um einiges nutzbarer in seinen verschiedenen Variationen, würde ich sagen. Da wird sich schon echt Mühe gegeben. Also du bist, einerseits siehst du das so, dass diese militärische kryptografische Forschung an den Unis keinerlei Perspektive ist, aber das, was ehrenamtlich aktivistisch passiert, aber lässt sich das so trennen, durchaus gut funktioniert. Genau, also es muss auch gesagt werden, dass viel von dieser kleinen Open-Source-Forschung natürlich von ExpertInnen aus dem universitären Sektor kommt, die diesen ganzen militärischen Hang der Kryptologie kritisieren und dem was entgegensetzen wollen. Damit ist es richtig, das ist ehrenamtlich, weil dafür werden keine universitären Mittel freigegeben. Aber personalmäßig weiß ich nicht, ob es sich so einfach trennen lässt. Es ist aber durchaus ideologisch zu trennen, schätze ich mal. Also das geht um einiges einfacher. Außerdem wird die kryptologische Forschung an den Universitäten nach und nach unter Legitimationsdruck geraten, weil ihre Systeme quasi unsicher sind, allerdings alternativlos überall genutzt werden sollen. Und ich denke, es wird so oder so irgendwann in diese Forschungskrise kommen. Und je mehr Menschen sich langsam mit diesem Open-Source-Gedanken anfreunden, desto sanfter wird der Übergang. Das war der 6. antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung.